Michael O'Leary, der Chef der irischen Billig-Airline Ryanair, hat sich den Weg nach Frankfurt gespart, hat seine Bilanz in London präsentiert, ließ sich aber zeitgleich in Frankfurt vertreten. Das sonst so selbstbewusste Lächeln dürfte ihm aber angesichts dieser Zahlen vergangen sein, denn der Nettogewinn brach im zurückliegenden Geschäftsjahr um 78% ein auf 105 Millionen Euro. Abschreibungen auf den Anteil bei Aer Lingus und auf verkaufte Flugzeuge bescherten sogar tiefrote Zahlen. Für den Gewinneinbruch macht Ryanair die Rekordpreise beim Öl verantwortlich, Marketingmanagerin Anja Säugling. Die Ölrechnung bei uns ist um 60% gestiegen. Das heißt natürlich, die hohen Kerosinpreise, mit denen jede Airline zu kämpfen hatte, sind auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Ryanair musste im vergangenen Geschäftsjahr 466 Millionen Euro mehr für Kerosin hinblättern. Die Gesellschaft erhob auch bei diesen Rekordpreisen keinen Kerosinzuschlag und will das auch zukünftig nicht tun. Dieses Jahr hat man schon vorgesorgt, hat sich abgesichert und rechnet hier mit einer Ersparnis von 450 Millionen Euro. Zugeständnis an die Krise musste Ryanair aber auch machen. Die Tarife wurden durchschnittlich um 8% gesenkt. Ryanair sieht sich aber insgesamt als Krisengewinner. Wir haben auch im aktuellen Geschäftsjahr, das wir jetzt abschließen, einen massiven Anstieg an Passagierzahlen vermerkt. Unter anderem vermerken wir viele neue Passagiere, die zu uns kommen, die von den klassischen Fluggesellschaften wie British Airways, wie Lufthansa zu uns wechseln, weil sie in der Krise preisbewusst geworden sind, weiterfliegen möchten oder müssen und daher zu kostengünstigen Airlines wie Ryanair umwechseln. Das heißt, die Krise hat uns, was das Passagierwachstum angeht, sehr gut getan. Tatsächlich konnte Ryanair die Passagierzahlen im vergangenen Jahr um 15% steigern. Dazu hat auch das starke Deutschlandgeschäft beigetragen. Alleine in Deutschland flogen 9 Millionen Passagiere mit Ryanair. In diesem Geschäftsjahr sollen es 10 Millionen werden. Möglich wird das durch den neuen Flughafen in Memmingen, der 10. in Deutschland. Ryanair will die Krise insgesamt weiter als Chance nutzen, will den Überschuss in diesem Geschäftsjahr mindestens verdoppeln, strebt einen Gewinn zwischen 200 und 300 Millionen Euro an. Das geht nur, indem man der Konkurrenz Kunden abjagt und das ist nur über den Preis möglich. Die Tarife sollen nochmal um bis zu 20% gesenkt werden. Dafür muss der Kunde aber auch fast alles selbst machen. Ab dem 1. Oktober kann man nur noch im Internet einchecken, Marketingmanagerin Anja Säugling. Wir werden den Check-in-Schalter nicht mehr anbieten am Flughafen. Es wird aber nach wie vor Schalter geben, wo Passagiere Gepäck aufgeben. Das heißt, wir haben natürlich noch nach wie vor Personal am Flughafen, aber wir werden natürlich die Struktur am Flughafen verringern, was uns Kosten spart, was wir wiederum in Form der günstigsten Tarife an Passagiere weitergeben können. Die Tarife sinken dank Personalabbau, dafür steigen aber die Extrakosten. Bereits jetzt wird man mit einem Zuschlag von 40 Euro bestraft, wenn man seine Bordkarte nicht selbst ausgedruckt hat, was in vielen Fällen wegen Einschränkungen beim Online-System aber gar nicht möglich ist.